ein wild gewordener Provinzpolizist. Das ist lächerlich. Aber wir sollten in der Hinterhand behalten, was er schreibt. Das könnte das Material zu dem Strick hergeben, den wir Chambon drehen, wenn er sich in der anderen Sache bockig zeigt. Diese Beurteilungen müssen vom Tisch. Diese Beurteilungen, die er die Beamten voneinander schreiben ließ. Das ist die staatliche Sanktion der Denunziation. Damit bringt er uns die Verwaltung durcheinander. Erst einmal sammeln wir sie ein. Ich bin ja doch gespannt darauf, was die Herren so voneinander schreiben. Er war 3 Jahre in türkischer Gefangenschaft. Davor 4 Jahre im Vorderen Orient. Er versteht die Welt nicht mehr. So einfach ist es nicht, fürchte ich. Diese alten Jakobiner sind unverbesserlich. Was Chambon einsehen muss, ist seine historische Überständigkeit. Dass er altmodisch ist. Dass Ideologie kontraproduktiv ist. Wieso muss ich Sie aus einer Kneipe herausholen lassen? Warum sind Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz? Sehen Sie überhaupt aus? Sind Sie schon wieder nüchtern? Diese Büros hier, diese Flure, diese Aktenschränke, diese Tintenfässer. Aktenböcke wirken sehr komisch, wenn man von draußen kommt. Man braucht ein wenig Zeit, um sich an ihren Anblick wieder zu gewöhnen. Wenn man von Raubüberfällen kommt, allerdings. Obwohl Sie enttarnt waren und das wussten, haben Sie an dem Überfall auf Jakob Bär teilgenommen. Ich wurde gefesselt mitgeschleift. Für die Dauer des Überfalls band mich Leindecker an ein Fensterkreuz in der Stube im Parterre. Können Sie das Herrn Becker beweisen? Die 6-köpfige Nachtwache von Merksam könnte es bezeugen. Als Sie fragten, wohin wir wollten, antwortete Bückler, den Bär berauben. Sie lachten und ließen uns passieren. Bücklers Leute rammten Bärs Haustür mit einem Pfahl ein, auf den sie Lichter gesteckt hatten. Sie schrien und schossen Flinten ab. Die Stadt Merksheim sah tatenlos zu. Bär ist schließlich nur ein Jude, nicht wahr? Ich frage mich, ob ich sie verhaften lassen soll. 10 Jahre Galeere wäre das Mindeste. Sie hätten Bückler gefahrlos festnehmen lassen können. Sie besuchten mit ihm ein Wirtshaus. An der Theke standen 3 Gendarmen. Der Wirt hat uns eine Beschreibung der Szene geliefert. Sie wären noch nicht einmal ein Risiko eingegangen. Ich bin kein Henker. Die Bauern da oben liefern ihn ja auch nicht ans Messer. Ach, und die beginnen Sie zu verstehen. Vielleicht. Wie sieht der aus? Beschreiben Sie mir die Fresse. Aber ich kenne Sie ja, Sie sind alle gleich. Verstehen Sie, warum Sie es immer wieder versuchen? Immer wieder? Sie haben Hunger und keine Lust auf den Stiefel im Gesicht. Die Sans-Culotterie von Paris. Ich werde diese Visagen nie vergessen, vor allem eine nicht. Paul, der Mann einer Marktfrau, ein Jacques Routier. Ich hasse diese Fressen. Nein. Nein? Im Übrigen ist das alles gegenstandslos geworden. Bückler ist schließlich tot. Tot? Sie wissen doch genau, dass das nicht stimmt. Ja, ist er etwa nicht? Entschuldigen Sie, das ist komisch. Er ist nicht tot. Definitiv nicht. Und Sie werden mir ihn liefern. Er ist nicht tot. Ach, das scheint Sie zu freuen. Entschuldigen Sie. Hören Sie, ich bin in Paris denunziert worden. Ich würde die Ermittlungen behindern, wenn nicht sogar sabotieren. 2 Untersuchungsbeamte sind unterwegs. Sie sind der Einzige, der mir Bückler liefern kann. Glauben Sie, Sie könnten mich dazu zwingen? Waren Sie schon einmal in den Wäldern da oben? Also Sie können wählen. Entweder Sie bringen mir den Schinderhannes oder ich übergebe Sie, Becker. In spätestens 2 Tagen erwarte ich einen Vorschlag von Ihnen. Sie könnten Karriere machen, junger Mann. Und jetzt gehen Sie an die Arbeit. Ich gehe. Aber weit weg. Aus all dem hier heraus. Dorthin, wo die Welt noch jung ist. Wo ein neuer Anfang möglich ist. Der Großvater von Schinderhannes, weißt du, war Vasenmeister in Merzweiler. Merzweiler, hast du? Hab ich. Komma, Kanton Grumbach im Saardepartement. Punkt. Er hatte die Achtung. Achtung. Ja. Achtung der ganzen Gegend. Ganzen Gegend. Sein Sohn ging als Vasenknecht. Nicht so schnell. Vasenknecht auf die andere Rheinseite. Rheinseite. Wohnte einige Zeit in Nahstetten. Nahstetten. Hab ich. In der niederen Grafschaft. Katzenellenbogen. Katzenellenbogen. Und verheiratete sich. Verheiratete sich. Mit Anna Maria Schmidt aus Mühlen bei Nahstetten. Mühlen bei Nahstetten. Einem zwischen Nassau-Usingen und Wellburg gemeinschaftlichen Orte. Hier ist Johann Bückler, genannt Schinderhannes, geboren. Sein Vater zog von Ort zu Ort. Es hat ihn nirgendwo gehalten.